Erster deshalb, liebe Geschwister, die ihr von Gott gerufen seid, schaut genau auf Jesus, der als Gesandter und Hohepriester unseren Glauben vertritt. Zweiter, er war Gott treu, der ihn eingesetzt hat, genau wie Mose in seinem ganzen Haus treu war. Dritter, Jesus verdient jedoch mehr Ehre als Mose, weil der Erbauer eines Hauses mehr Ansehen genießt als das Haus selbst. Rasse 4. Jedes Haus wird von jemandem gebaut, aber Gott ist derjenige, der alles erschaffen hat. Fünfter, Mose war in Gottes Haus als Diener treu, um die Dinge zu bezeugen, die Gott später verkünden wollte. Sechster, Christus dagegen ist als Sohn über sein eigenes Haus treu, und wir sind dieses Haus, wenn wir mutig und voller Hoffnung bis zum Ende festbleiben. Siebter, deshalb sagt der Heilige Geist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, achter, dann verschließt eure Herzen nicht, wie es eure Vorfahren taten, als sie in der Wüste gegen Gott rebellierten. 9. Dort haben mich eure Väter geprüft und herausgefordert, obwohl sie 40 Jahre lang meine Taten gesehen hatten. Zehnter, deshalb war ich zornig auf diese Generation und sagte, dass ihr Herz immer in die Irre geht und sie meine Wege nicht verstehen. Elfter, in meinem Zorn habe ich geschworen, dass sie niemals in meine Ruhe eintreten werden. Zwölfter, achtet also darauf, Brüder und Schwestern, dass niemand von euch ein böses und ungläubiges Herz bekommt, das sich vom lebendigen Gott abwendet. 13. Ermutigt euch stattdessen jeden Tag gegenseitig, solange es noch heute heißt, damit niemand durch die Täuschung der Sünde hart wird. 14. Wir haben nämlich Anteil an Christus geworden, vorausgesetzt, dass wir die Zuversicht vom Anfang bis zum Ende fest bewahren. 15. Es heißt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verschließt eure Herzen nicht wie damals bei der Rebellion. 16. Wer waren denn die Leute, die Gottes Stimme hörten und trotzdem rebellierten? Waren es nicht alle, die Mose aus Ägypten geführt hatte? 17. Über wen war Gott 40 Jahre lang zornig? Es waren die, die gesündigt hatten und deren Körper schließlich in der Wüste starben. 18. Wem hat er geschworen, dass sie nicht in seine Ruhe kommen würden, wenn nicht denen, die ihm nicht gehorchten? 19. Wir sehen also, dass sie wegen ihres Unglaubens nicht in das Land der Ruhe hineinkommen konnten.